1. Für den Chorleiter, nach der Weise von Jedefan. Ein Psalm Davids. 2. ICH sagt mir, die ICH will auf mein Handlungen achten, damit ICH mit meiner Sand nicht sündig, ICH will meinem Mund einen Saum anlegen, solange Gottlos Menschen in meiner Gegenwart sind. 3. ICH schwieg und verhielt mich ruhig, one ein einziges Guts wird zu orsen, doch mein innerer Schmerz wird der Dirchner noch größer. 4. Mein Herz brannte in mir, und mein Gedanken entfachten ein inneres Feuer, so dass ICH schließlich mit meiner Sand sprach. 5. Herr, offenbar mir mein Enden die Ansal meiner Tage, damit ICH erkenne, why Kurz mein Lebenszeit bemessen ist. 6. Warlich, du hast mein Tage ne wenn ich Handbreiten lang gemacht, und mein Lebenszeit ist vor dir nichts. Jeder Mensch ist nur ein flutschtiger Horch, selbst wenn fest im Leben steht. Sailor. 7. Der Mensch wandelt nur als Schattenbild, und der ganzes Treiben ist bedeutungslos. Man hofft Scharzeren, one zu wissen, wer sim ende und ten word. 8. Und nun, Herr, worauf soll ICH noch warten? Mein Hoffnung ruht all ein auf dir. 9. Befrei mich von all meinen Übertretungen und lass mich nicht zum Spot der Toren werden. 10. ICH schwieg und öffnet meinen Mund nicht, denn ICH erkannte, dass du dies bewirktest. 11. Nimm den Plad von mir, unter dem Druck deiner Hand bin ICH fast vergangen. 12. Du zuchtigst den Menschen mit Strafen für sein Schuld und lass sein Wertvollstes wie ein Motze fallen. Warlich, jeder Mensch ist nur ein Horch. Sailor. 13. Hör mein Gebet, Herr und vernimm mein Rufen. Schweig nicht zu meinen Tränen. Denn ICH bin ein Fremder und Gast bei dir, why all mein Vorfahren. 14. Wenn die Ditch von mir ab, damit ICH mich erholen kann, bever ICH sterb und nicht mehr bin.